geht weiter mit einem Stück, das ist geschrieben für einen jungen Mann. Dieser junge Mann geht auf jede Demonstration, auf jede Blockade und auch sonst überall, wo es gilt, Widerstand zu leisten. Ob gegen die Atombomben, gegen die Nachrüstung oder gegen Atomkraftwerke, das ist ihm egal. Alles, was unmenschlich hier rumsteht in dieser Gegend, da kämpft er gegen. Er heißt nicht Robin Wood. Er heißt auch nicht Tiger von Malaysia. Sakrotan. Er heißt auch nicht Che Guevara. Er ist Carlos der Retter.